Mr. Meyerhofer, blöd in der Haufe ging's dir. Ein gutes Jahr 2026. In der Morgenröte ein neuer Tag erwacht. Mr. Meyerhofer hat uns schon ein Lächeln gemacht. Mit jedem Sonnenstrahl strahlt die Zukunft hell. Ein Jahr voller Träume, das ist unser Schnell. Mr. Michael Meyerhofer wünscht dir ein gutes Jahr 2026. Wünscht uns ein gutes Jahr. Lass die Sorgen hinter uns, denn wir fliegen klar. Mit jedem Schritt nach vorne laden wir das Glück ein. 2026, lass es unser Jahr sein. Die Sterne glitzern hell, der Horizont so weit. Gemeinsam Hand in Hand vergeht die Zeit in Freude. Mit jedem Herzschlag spüren wir den Puls der Nacht. Ein Feuerwerk der Liebe in dieser bunten Pracht. Jetzt der Michael Meyerhofer wünscht dir ein gutes Jahr 2066. Wünscht uns ein gutes Jahr. Lass die Sorgen hinter uns, denn wir fliegen klar. Mit jedem Schritt nach vorne laden wir das Glück ein. 2026, lass es unser Jahr sein. Dem Neonlicht, jeder Moment ein Geschenk, vergiss das alte Gesicht. Dreh die Welt, bis die Sonne aufgeht mit Mr. May.